Henker des idealistischen Scheins. Wir sind die Beerdigung eurer Träumerei. Weg das Trugbild, Demokratie, wo einer spricht und du schweigst. Weg das Schlagwort, Revolution, wo du wieder unten bleibst. Ob Kommunismus, Demokratie, ob Faschismus, Anarchie, alles nur das Spiel und Macht. Du wirst dabei umgebracht. Scheiß auf alles, Regeln und Macht. Freiheit ist Betrug. Scheiß auf diese Ablenkung.